Der sprechende Papagei. Der Paw Patroller war auf dem Weg durch den Dschungel. Und die Fellfreunde freuten sich sehr auf ein Wiedersehen mit Carlos. Wir fahren in den Dschungel und treffen den Affenonkel. Und er sagt Uka Uka, in Affensprache heißt das, guck mal. Und wenn die Elefanten mit dem Rüssel tuten, klingt das wie... Hupen. Und eine Schlange steckt ihre lange Zunge raus und sagt... Das war Rockys Einsatz, aber der kleine Mischling bekam kaum einen Ton heraus. Also ganz ehrlich, Rocky, das klingt eher wie ein Frosch und nicht wie eine Schlange. Tut mir leid, aber der Hals tut mir weh. Marshall, ich glaube, du musst mal Fieber bei Rocky messen. Thermometer! Steck die Zunge raus und sag ah! Wie lange hast du die Halsschmerzen denn schon? Weiß nicht. Seit heute Morgen vielleicht. Länger noch nicht? Also Fieber hast du nicht. Dann hast du wahrscheinlich nur sowas wie einen rauen Hals. Dann fühle ich mich gleich viel besser. Das Klingeln des Pawpads unterbrach die Freunde. Ryder, ich bin's, Carlos. Auf dem Display war allerdings nicht Carlos zu sehen, sondern Mattea, sein sprechender Papagei. Ach so. Mattea breitete ihre Flügel aus. Wenn ihr mich besuchen kommt, habe ich eine Überraschung für euch. Jetzt kam auch Carlos ins Bild. Das stimmt. Und nicht nur den sprechenden Papagei. Aber sie kann echt gut Stimmen nachmachen, oder? Mattea hört sich genauso an wie du, Carlos. Wirklich, ganz genauso. Mattea hört sich genauso an wie du, Carlos. Oder so wie du, Marshall. Carlos, was ist denn die Überraschung? Eine Schlangenmama, die darauf wartet, dass ihre Babys schlüpfen. Los, Robohn, gib Gas. Wir wollen die Schlangenbabys sehen. Carlos, Tracker und Mattea warteten hinter einem Felsen auf die Fellfreunde. Die Helfer auf vier Pfoten sind da. Juhu! Übermütig sprangen die Hunde aus ihrer rollenden Einsatzzentrale. Hallo, Carlos. Hallo, Tracker. Hallo, Freunde. Psst. Entschuldige. Hallo. Hallo. Hallo. Natürlich. Sie durften die Schlangenmama nicht erschrecken, die einige Meter weiter zusammengerollt auf dem Boden lag. In ihrer Mitte drei Eier. Oh. Oh. Mattea konnte wirklich alle Geräusche täuschend echt nachmachen. Aber jetzt spitzte Tracker die Ohren. Ryder, ich kann hören, wie sich die Schlangenbabys in den Eiern bewegen. Sie schlüpfen bestimmt bald. Das ist ja toll. Ich würde ja zu gerne näher rangehen, aber dann erschrecken wir die Mama. Carlos schaute nachdenklich zur Seite, wo ein Stapel Holz neben einem Geländewagen lag. Eigentlich wollte ich aus den Brettern eine Überdachung für Trackers Geländewagen bauen, aber wir können auch ein Baumhaus bauen. Das ist eine tolle Idee. Dann hätten wir eine super Aussicht auf das Nest. Und wir würden die Schlangenmama nicht stören. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten sofort los. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Wartet auf mich. Stolperte über seine Pfoten und kugelte die Rampe hinauf. Nichts passiert. Nichts passiert. Mattea war natürlich auch mitgekommen. Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Chase und Sky schlüpften in ihre Einsatzanzüge und liefen dann nach vorn in die Zentrale des Paw Patrollers. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Gut, denn Carlos braucht unsere Hilfe. Genau, wir wollen die Schlangeneier aus der Nähe beobachten, ohne die Mama zu stören. Und darum bauen wir ein Baumhaus direkt über dem Nest. Sky, du bringst mit deinem Hubschrauber die Bretter auf den Baum. Ich bin der Flughund! Und dann fliegst du den Zimmermann auf den Baum. Rocky, du schraubst mit deinem Schraubendreher eines der Bretter am Baum fest. Rocky rockt. Noch höre ich, was du sagst. Ich auch, aber bald ist die Stimme weg. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky flitzte los, geradewegs aufs Dach, wo ihr kleiner Hubschrauber stand. Rocky dagegen lief zu seinem Recycling-LKW und überprüfte blitzschnell die Ausrüstung. Während die beiden sich startbereit machten, sprang Ryder auf eine schmale Plattform und dann auf sein rotes Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Die Plattform wurde seitlich aus dem Paw Patroller geschwenkt und schon konnte es losgehen. Als erstes schauten sich Carlos und Ryder den Baum, der schräg hinter der Schlange stand, genau an. Wir bauen das Baumhaus auf dem Ast. Von dort oben können wir das Nest gut sehen. Dann fliege ich schon mal die Bretter rauf. Ich hänge sie an den Hubschrauber. Sky ließ ein dickes Seil herab, das Ryder an einem langen Holzbrett befestigte. Oh oh, an dem Nagel kann man sich verletzen. Tracker, zieh ihn doch bitte raus. Mach ich. Ruff, Zange. In Windeseile entfernte Tracker den spitzen Nagel. Super, danke, dann können wir loslegen. Rocky? Alles klar, komme schon. Rocky hatte mittlerweile ziemlich starke Halsschmerzen, sprang aber trotzdem auf das oberste Brett. Du kannst ihn jetzt hochziehen. Im Nu schwebten Rocky und das Brett in der Luft. Juhu! Sieh mal mein fliegendes Surfbrett. Sky brachte den kleinen Mischling direkt zu dem großen Baum und ließ ihn und das Brett auf den breiten Ast hinunter. Greifer! Dann löste Rocky das Seil und Sky drehte ab. Hammer! Als nächstes stellte Rocky das Brett senkrecht an den Baumstamm und befestigte es mit 4 Nägeln. Mattia machte dabei jeden Laut nach. Rocky fühlte sich immer schlechter. Schraubendreher! Doch das bemerkte niemand. Alle waren auf ihre Arbeit konzentriert. Sky! Du kannst mit der nächsten Ladung kommen! Dieses Mal brachte Sky eine ganze Plattform hinüber zum Baum. Und Rocky hatte alle Pfoten voll zu tun, um sie zu befestigen. Ich brauche noch mehr Nägel und Schrauben. Das ist ein Fall für Chase. Wow. Seilrutsche. Schon heftete sich das Seil an den Baum. Chase nahm den Eimer mit den Schrauben und Nägeln zwischen die Zähne, sauste hinauf und stellte den Eimer oben auf der Plattform ab. Danke, Chase. Das habe ich doch gern gemacht. Dann sauste er an seiner Seilrutsche wieder hinunter. Es war Zeit für eine Pause. Ja, aber ein Riesendurst. Ich hab auch Durst. Sky, es ist so heiß und wir haben alle Durst. Könntest du uns Wasser aus dem Fluss holen? Ryder hängte einen Eimer an das Seil des Hubschraubers. Ich bin gleich wieder da. Der Fluss war ganz in der Nähe und sein Wasser ganz klar und frisch. Im Nu war der Eimer voll. Danke, Sky. Durstig beugten sich die Fellfreunde über den Eimer. Doch als Marshall trinken wollte, war kein Tropfen mehr übrig. Wasser! Wozu hatte der Feuerwehrhund schließlich seine Wasserdüsen? Als sich alle erholt hatten, schnappten sich Zuma und Marshall gemeinsam ein langes Brett, auf dem Mattia es sich gemütlich machte. Wasser! Sie klang genau wie Marshall. Sofort spritzten 2 dicke Strahlen aus den Wasserdüsen und trafen Zuma mitten im Gesicht. Danke, Marshall. War wirklich eine Erfrischung. Als nächstes flatterte Mattia zu Rubble und Chase und probierte auch hier ihre Sprachkünste aus. Seilrutsche! Sie klang wirklich genau wie Chase. Und im Nu hing das Seil am Baum und Chase und Rubble am Seil. Tut mir leid, das war Mattia. Sie kann eben gut Stimmen nachmachen. Und jetzt hat sie eure nachgemacht. Stimmen nachmachen! Nun flog Mattia zu Rocky, der oben auf dem Ast das Baumhaus zusammenbaute, und machte auch ihn nach. Schraubendreher! Sie ahnte ja nicht, was sie damit anrichtete. Nein, Mattia! Der Schraubendreher drehte die Schrauben nämlich alle wieder heraus. Und das Baumhaus neigte sich zur Seite. Das Baumhaus darf nicht auf das Nest fallen. Tracker, befestige das Baumhaus an deinen Kabeln. Kabel! Mit Hilfe der Kabel schwang sich Tracker erst hinauf zu Rocky und befestigte sie dann an der Plattform des Baumhauses. Rocky, halt dich fest! Was Mattia natürlich sofort wiederholte. Rocky, halt dich fest! Aber jetzt konnte das Baumhaus wenigstens nicht weiter abrutschen. Rubble, schnell! Wir brauchen deinen Kran und den Greifer. Rubble ist der Retter! Schnell holte Rubble seinen gelben Schaufelbagger aus dem Paw Patroller, lenkte ihn genau unter den Baum, fuhr den Kran aus und brachte die Plattform wieder in die richtige Position. Puh, das wäre fast schief gegangen. Rocky, kannst du die Schrauben wieder festziehen? Aber Rocky blieb still. Jetzt mach schon. Du musst Schraubendreher sagen, so wie du es immer machst. Das ging leider nicht. Rocky war stockheiser. Oh nein, er kriegt kein Wort mehr raus. Jetzt kommt er nicht mehr an sein Werkzeug ran. Das Werkzeug brauchten sie aber, denn nun fiel das erste Brett vom Baum. Nicht weit entfernt von der Schlange, die sofort warnend zischte. Und jetzt landete auch noch Mattea auf Marshalls Kopf und machte den Feuerwehrhund nach. Wasser! Der Wasserstrahl traf Rubble in seinem Bagger. Hey! Marshall, was machst du denn? Rubble kam gegen einen Schalter. Sofort löste sich der Kran von der Plattform, die gleich wieder absackte. Der Bagger drehte sich im Kreis und fuhr sich auf einem Felsen fest. Auch das noch? Rocky und Tracker versuchten in der Zwischenzeit, die Plattform irgendwie festzuhalten. Ruff, Kabel! Es gelang Tracker, sich so zwischen seine Kabel zu hängen, dass sie wenigstens nicht weiter abrutschen konnte. Carlos, sag Mattea, sie soll hochfliegen und Rockys Stimme nachmachen. Damit sie an sein Werkzeug kommt. Verstehe. Ich versuch's. Mattea, möchtest du einen Cracker? Und ob Mattea den wollte. Cracker! Sie landete auf Carlos Kopf. Aber der warf den Cracker hinauf zum Baumhaus. Achtung, Rocky, Cracker kommt! Geschickt fing der kleine Mischling den Leckerbissen mit seinen Zähnen auf. Natürlich flatterte der Papagei hinterher. Rubble versuchte unterdessen, seinen Schaufelbagger wieder frei zu bekommen. Jetzt mach schon! Jetzt mach schon! Und Tracker lockte Mattea an. Na komm, Mattea, sei ein braver Vogel. Mal sehen, ob wir Mattea dazu bringen, das Wort Schraubendreher zu sagen. Mattea, sag Schraubendreher! Dazu hatte Mattea aber keine Lust. Na komm, jetzt mach schon! Dafür aber bekam Rubble seinen Bagger frei. Ja! Rubble ist der Retter! Schraubendreher! Carlos versuchte weiter, Mattea zum Sprechen zu bringen, während Rubble seinen Kran ausfuhr und die Plattform wieder ins Gleichgewicht brachte. Ich hab es! Ja! Schraubendreher! Und endlich sagte Mattea das, was sie sagen sollte. Ah! Schraubendreher! Erleichtert zog Rocky die Schrauben wieder fest. Super, Rocky, du schaffst das! Ja, gut so! Beeilt euch! Doch Mattea hatte nur Augen für den Cracker und biss ein Stück von dem Leckerbissen ab, den Rocky immer noch zwischen den Zähnen festhielt. Gut, Mattea. Und jetzt sag Hammer. Hammer. Ah, Hammer. Mattea war wirklich ein sehr kluger Papagei. Und natürlich bekam sie zur Belohnung auch den Rest des Crackers. Ja! Als alle Schrauben und Nägel festgezogen waren, kletterten die Freunde hinauf in ihr Baumhaus. Carlos, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Ich glaube, ich höre, wie die Schlangenbabys schlüpfen. Die Schlangenmama richtete sich auf, die Eierschalen platzten und drei Babyschlangen streckten ihre Köpfe heraus. Da sind sie! Oh, toll! Nur Rocky brachte immer noch keinen Ton heraus. Aber das übernahm Mattea.